المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد, wir sind angekommen beim vierten Kapitel über Kufr und Schirk. Was man über den Kufr und Schirk wissen muss. Das erste, ist, dass wir zu Allah keinen Schirk machen dürfen. Was bedeutet Schirk? Schirk bedeutet, Allahs Rechte jemand anderes geben oder neben Allah jemand dies zu geben. Okay? Ich mache dazu Beispiele, inshallah. So, zum Beispiel in Bezug auf Asma wa Sifat, Namen und Eigenschaften von Allah oder der Rububiyya, der Herrschaft oder der Hakimiyya, Uluhiyya und so weiter und so weiter. Anstatt dass man diese Dinge Allah gibt und somit den Tawhid praktiziert, macht man Schirk und gibt sie dem Tawhid. Zum Beispiel, wenn jemand sagt, Allah hat die Erde nicht erschaffen, sondern ich habe sie erschaffen, oder ein Baum hat sie erschaffen und so weiter und so weiter. Oder wenn man sagt, jemand hat das Verborgene, das Wissen über Verborgenes. Okay? Und Schirk ist das größte Unrecht. Sura 31, Vers 13. Also 12 bis 13. La tushrik billah. Und jetzt 13.3. Inna shirk la zulmun azim. Der Schirk ist ein gewaltiges Unrecht. Okay? So. Wir kommen zum zweiten. Das ist Al-Kufr. Al-Kufr, yani der Unglaube. Oder eine Tat des Unglaubens. Ja, yani Kufr ist ein bisschen weiteres Begriff. Kann sprachlich auch bedeuten undankbar und so weiter und so weiter. Aber wir reden nicht von der sprachlichen Bedeutung hier. Und jede Form von Schirk ist Kufr. Jede Form von Schirk ist Kufr. Aber nicht jeder Kufr ist Schirk. Okay? Wenn jemand nichts vom Koran hört oder gehört hat und er lebt irgendwo in der Wüste und hat nie was vom Islam gehört, er ist für uns ein Kafir. Ein Kafir in Islam zum Beispiel. Aber was in Akhira passiert, das obliegt dann Allah. Und für die Details mit dieser Hujja soll man sich bitte das anschauen. Takfir. Nein. Sura 18, Vers 105. Und ich habe die Ayah abgekürzt. Sie haben Kufr an die Ayats von Allah. Sie haben Kufr an die Ayat von Allah. Sie verleugnen die Ayat Allah sozusagen. Sura 9, Vers 80. Allah vergibt ihnen nicht, weil sie Kuffar waren. Okay, also wir reden hier von dem großen Kufr und von dem großen Schirk und so weiter. Der einen aus dem Islam rausschmeißt. So. Wir kommen zum dritten. So, das dritte ist die Ridda. Die Ridda, die Abtrünnigkeit. Die Abtrünnigkeit vom Islam. In Sura 16. Vers 106. Man kafara billah min ba'di imani. Wer kufre macht oder begeht, nachdem er den Iman angenommen hatte. Und in einer anderen Ayah, Sura 5, Vers 54, O dir glaubt, wer von euch sich von seiner Religion abkehrt. Ja, ihr Leute, amen, man yartadda minkum an dinih. So wird Allah Leute bringen, die er liebt und so weiter und so weiter. Okay? Und abtrünnig kann man werden, indem man ein Grab anbetet, indem man etwas vom Koran verleugnet und so weiter und so weiter. Okay? Aber die Hinderungsgründe im Tekfir haben wir besprochen. Und man soll sich dann bitte dazu das Video anschauen, Janne. Na, wir sind beim vierten Punkt. So, Kufr und Nifaq. Der Kufr des Heuchelei. Also wir meinen hier die große Heuchelei. Nicht die kleine Heuchelei oder Eigenschaften der Heuchler. Ich meine die richtigen Heuchler, die mit ihren Herzen nicht an das glauben, was auf Mohammed herabgesandt wurde. Okay? Und es ist auch sehr gefährlich für die Heuchler, denn Allah sagt über sie in Sura 4, Vers 145. Wenn die Munafiqin, die Heuchler, sind im tiefsten Teil der Hölle. Die Heuchler sind im tiefsten Teil der Hölle. In Sura 63, Vers 1. Wenn die Heuchler kommen, sie sagen, du bist der Gesandte Allahs. Allah bestätigt, dass sie Lügner sind. Die sagen, du bist der Gesandte Allahs, zum Muhammad, aber die glauben gar nicht daran. Die heucheln nur, die heucheln das nur. Ja. Okay? Zum nächsten Punkt. Der fünfte Punkt ist Sebbel-Enbiya wa Rusul. Das bedeutet das Beleidigen oder das Lustigmachen über die Propheten und über die Gesandten. Sura 9, Vers 64 bis 66. Wo Allah subhanahu wa ta'ala er spricht über die Heuchler. Diese Heuchler, die machten sich über die Sahaba lustig. Die machten sich über die Sahaba lustig. Und Allah sagt, die Heuchler fürchten, dass eine Sura über sie offenbart werden könnte, die ihnen kundtut, was in ihren Herzen ist. Sag, macht euch nur lustig. Allah wird herausbringen, was ihr fürchtet. Und wenn du sie fragst, werden sie ganz gewiss sagen, wir haben nur schweifende Gespräche geführt und gescherzt. Sag, habt ihr euch denn über Allah und seine Zeichen und seine Gesandten lustig gemacht? Entschuldigt euch nicht, ihr seid ja ungläubig geworden, nachdem ihr den Glauben angenommen hattet. Okay, es ist ja eine Kufr Akbar, einen Gesandten zu beleidigen oder sich über ihn lustig machen. So, und hier gibt es keine Entschuldigung, wenn jemand einen Gesandten beleidigt, außer bei Zwang. Und es gibt kein Ta'wil und kein Jahala. Yani, jemand weiß, dass Musa ist ja der Gesandte Allahs ist, aber er beleidigt ihn. Und er weiß nicht, dass es Beleidigung Kufr ist. Und er wollte nicht Kafir werden, er ist trotzdem ein Kafir. Okay? Aber die Details, wie gesagt, bitte bei Hindus Takfir anschauen, den Ders. Okay? Und er war zum Beispiel entschuldigt, wenn er nicht weiß, dass Ayyub a.s. ein Prophet Allahs ist. Und na. Und er hatte sich zum Beispiel über Ayyub a.s. lustig gemacht, aber er wusste nicht, dass Ayyub ein Prophet ist, und weil er neu konvertiert ist und dieses Wissen noch nicht sich angeeignet hat. Okay? Aber wie gesagt, die Details. Bitte den Ders anschauen. Überhinderungskunde im Tag 4. Inkar al-Ma'alum in ad-Din bedeutet Ablehnen von dem, was man im Islam wissen muss. Weil es gibt Themen im Islam, das hatten wir beim ersten Vortrag besprochen, die muss ein Teil der Muslime muss das lernen und wissen. Ein Teil der Muslime. Okay? Und es gibt ein Teil des Wissens, das muss jeder Muslim lernen. Und diese Dinge machen wir ja in diesen 14 Kapiteln, die Dinge, die die Muslime lernen müssen. Aber auch einige Unterpunkte unter den Kapiteln sind auch nicht vom Musswissen, so sag ich mal. Okay? Wenn jemand zum Beispiel sagt, er lehnt es ab, das Salah im Islam, er lehnt das Gebet ab, er lehnt das Zakat ab, er lehnt das Siyam im Ramadan, das Fasten im Ramadan ab und so weiter und so weiter. Nach dem Qamatul Hujjah ist es ja eine Kafir. Aber wie gesagt, die Details. Den der ist in uns Gründen im Tekfir anschauen. Okay? Allah Allah sagt in Surah 29, Vers 47. وَمَا يَجَحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ. Und keiner macht Juhud in unsere Ayat, außer die Kuffar. Juhud, yani Ablehnung. Keiner lehnt unsere Ayat ab, außer wer Kafir ist, sozusagen. Okay? Der nächste Punkt. Al-Kahana ist dieses Wahrsagerei, das Wahrsagerei. Da kann man auch Al-Kahana, Al-Sihr, Al-Kahana, Al-Sihr und so weiter und so weiter. Die Wahrsagerei, die Zauberei und so weiter. Wer zum Wahrsager geht, zum Magier oder wie die auch heißen, und ihm nichts glaubt, also er geht hin zu dem Wahrsager, er fragt ihn etwas. Der Wahrsager antwortet ihm und er glaubt dem Wahrsager nicht. Dann ist dies kleiner Kuffer und sein Gebet wird 40 Tage lang nicht angenommen. Aber er muss trotzdem beten. Aber wenn er hingeht zu diesem Wahrsager und er glaubt ihm, dann ist es ein Kuffer, der ihn aus dem Islam befördert. In Surah 27, Vers 65. Niemand auf der Erde und Himmel kennt das Verborgene außer Allah. Warum ist es Kufr Akbar? Weil der Wahrsager behauptet, oder der Zauberer behauptet, das Verborgene zu kennen. Erstens das, oder entweder sie werden nur zu Zauberern, weil sie sowieso Kufr machen. Und für Details über Sihr, soll man sich bitte in das Sihr anschauen. Und in Surah 72, Vers 26. Allah kennt das Verborgene und teilt niemand dieses Wissen mit. Wir haben nur etwas verborgenes Wissen durch Koran und so weiter. Okay? Zum Beispiel über Jahannam ein paar Sachen, über Jannah ein paar Sachen und so weiter und so weiter. Aber das Verborgene im Prinzip, Al-Ghaib, ist bei Allah alleine. Okay? So. Danach noch ein Hadith in Sahih Muslim von Muawiyah ibn Hakam al-Sulami radiallahu anhu. Ja Rasulullah, ich bin neuer Muslim. Unter uns gibt es Leute, beziehungsweise unter uns gehen Leute zum Wahrsager. Gesandter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte, geht nicht. Er sagte, ja ne Muawiyah, es gibt aber ibn Hakam, nicht ibn Abi Sufyan, ibn Hakam. Er sagte, es gibt Leute unter uns, welche die pessimistisch sind. Was heißt pessimistisch? Zum Beispiel, sie schmeißen einen Vogel in die Luft und der Vogel, wenn er nach rechts fliegt, dann gehen sie nicht auf die Reise. Okay? Und dann Unglück. Und dann sagt die Gesandte, das ist nur in ihrer Illusion, aber soll sie von nichts abhalten. Okay? Und zu diesem Vogel mit links und rechts fliegen und so weiter, dazu kommen wir noch inshallah. Wir kommen zum achten Punkt. Tian al-Arafin, Arafin, bedeutet diese Handleser. Handleser, yani du gehst zum Wahrsager zum Beispiel und du gibst ihm deine Hand und danach schaut er in deiner Hand nach und will deine Zukunft voraussagen anhand deiner Handmuster oder sowas. Aber das, die Ayah hatten wir schon erwähnt. Sura 72, Vers 26, wo Allah sagt, dass er das Raibe alleine kennt. Und der Musnad Imam Ahmed, derjenige, der zum Wahrsager oder der dem Wahrsager glaubt, hat Kufr an Allah und seinen Gesandten gemacht. Und der Hadith in Sahih Muslim über Safiya überliefert, sozusagen, Gesandter sagt er, wer zum Handleser geht, zum Handleser, und ihm nicht glaubt, wird sein Gebet 40 Tage lang nicht angenommen. Okay? Jetzt kommen wir zum 19. Punkt. So, der 9. Punkt, At-Tanjim, Horoskop, Astrologie. Sura 72, Vers 26. Haben wir schon erwähnt, Allah kennt das Raib alleine. Und Ibn Abbas, radiallahu anhu, ist in Abu Dawud überliefert, wer Wissen über Sterne holt, Astrologie, hat einen Teil der Magie gelernt. Also wir reden nicht von Astronomie, sondern Astrologie. Okay, da ist ein Unterschied. Also nicht das, was die Seefahrer benutzen, um sich bei Nacht bei den Sternen, um sich orientieren zu können. Ich meine, dass die auf die Sterne gucken und zu sehen, Glück, Unglück, Zukunft voraussagen und diese ganzen Sachen hier. Okay? Und der Hadith von Ibn Abbas, ich weiß nicht, ob der von Muhammad war oder von Ibn Abbas. Wir kommen zum 10. Punkt. Ach ja, das sind 14 Punkte, was wir heute machen werden. Und na. Ist dieser Pessimismus oder Aberglaube. Zum Beispiel, er sieht eine schwarze Katze und er sagt, Schlechtes wird passieren. Oder er sieht die schwarze Katze und danach geht er extra einen anderen Weg, weil er glaubt, diese Katze schadet. Und der Gesandte Rasulullah sagt, und der Hadith ist im Musnad Imam Ahmed, Abu Dawud und Tirmidhi, At-Tira, Shirk. Und dieser At-Tira, das hier ist kleiner Shirk. Ist kleiner Schirk, aber wenn man glaubt, dass diese Katze zum Beispiel oder ein Stein von sich selber aus schaden kann, ist es großer Schirk. Okay? Zum Beispiel, da ist eine Katze und jemand wechselt den Weg, weil er denkt, Allah hat Unglück in diese Katze gelegt. Dann ist es kleiner Schirk, weil er diesen Nutzen Schaden noch auf Allah zurückführt. Aber wenn er es nicht auf Allah zurückführt, ist es großer Schirk. Okay? Und das nächste. الحلف بغير الله. Auf etwas anderes wird auf Allah zu schwören. Das ist allgemein. Kleiner Schick. Der Gesandte Allah sagt, und der Hadith ist in Sunan al-Tirmidhi: Wer auf etwas anderes wie Allah schwört, hat Schick gemacht. Und der Hadith in Bukhari Muslim über Abdullah ibn Umar, radiallahu anhuma, der Gesandte Allah sagte: Allah hat euch verboten, bei euren Eltern zu schwören. Wenn du schwören musst oder unbedingt willst, schwör bei Allah oder schweige. Aber wenn man jetzt zum Beispiel, man schwört auf seinen Vater, aber man sieht seinen Vater höher wie Allah oder heiliger wie Allah und so weiter, ist es großer Schritt. Wenn man aber dieses mit dem Herzen nicht verbindet, indem man dem Vater so Eigenschaften gibt, wie ich erwähnt habe zum Beispiel, ist es kleiner Schirk. Okay? Und das nächste ist Ria. Die Augendienerei. Sura 4, Vers 36. Dient Allah oder dient Allah und gesell ihm nichts bei. Also Ar-Riya ist grundsätzlich auch kleiner Schirk, normalerweise. Zum Beispiel jemand verrichtet sein Gebet für Allah subhanahu wa ta'ala. Und im Gebet tut er dann seine Stimme verschönern für die Menschen, damit die Menschen über ihn sagen, MashaAllah, was für eine schöne Stimme er hat. Das ist kleiner Schirk, okay? Aber wenn jemand gar nicht für Allah betet, er betet kein bisschen für Allah, ist es der große Schirk, diese Augendienerei. Dann ist es dieser, ähnlich wie die Munafiqin. Die gehen und stellen sich zum Gebet auf, nur um gesehen zu werden. Warum, sagt der Gesandte Allah, dass das Fajr und das Aisha-Gebet am schwierigsten für die Munafiqin ist? Wenn man damals, man darf damals nicht mit heute betrachten, weil damals zum Beispiel in der Moschee, die hatten nicht solche Lichter wie wir. Wenn jemand im Fajr oder im Aisha-Gebet nicht aufgetaucht ist, ist das nicht so aufgefallen. Im Fajr und Aisha-Gebet, wenn jemand da nicht war, ist es nicht so aufgefallen, weil es dunkel ist. Okay? Aber heutzutage würde es bei uns trotzdem auffallen, Jana. Okay? Sura 107, Vers 4 bis 6. Wehe den Betenden, die gesehen werden wollen. Und der Musnad, im Musnad Imam Ahmed, sagte, was ich für euch am meisten fürchte, ist der kleine Schirk. Sie fragten, was ist dies? Er sagte, Ar-Riya. Und dann erzählte er, ein Mann stand zum Gebet und perfektionierte sein Gebet, weil die Leute ihn sehen. Okay? Wir kommen zum nächsten Punkt. Al-Bid'a, die Neuerung. Und ich meine damit nicht diese Neuerung, dass man zusammen nach dem Fardgebet Dhikr macht oder so. Dass man zusammen Dhikr macht nach dem Fardgebet, sondern ich meine, zum Beispiel jemand betet ein Grab an. Okay? Und es gibt einen Hadith in Sahih Bukhari über Aisha radiallahu anhu. Wo Gesandter Rasulullah sagte, wer etwas tut, was nicht auf unsere Lehre baut, aufgebaut ist oder baut, wird abgelehnt. Und der Hadith in Bukhari folgt meiner Sunna und die Sunna der rechtgeleiteten Khulafa, Kalifen nach mir. Beißt in euren Backenzähnen darauf und hütet euch vor den Neuerungen. Weil jede Neuerung ist eine Bid'ah und jede Bid'ah ist ihre Leitung. Okay? Hier kann man zum Beispiel schreiben, Grabanbetung oder so. Papa beten wir großer Schirk. Und die andere Bida, indem man etwas Neues im Dien einführt, welche eine Sünde ist, aber kein Kufr, keinen großen Kufr darstellt, soll man natürlich auch vermeiden. Okay? Und wir kommen zum zum letzten Sieg, zum letzten Punkt. So, Etasha'un, negativ oder Pessimismus? Zum Beispiel, das schlechte Denken über Allah subhanahu wa ta'ala. Schlecht über ihn denken. Oder wenn Allah sagt, er gibt den Sieg, dass man sagt, nein, er gibt nicht den Sieg und so weiter. Man denkt so schlecht über Allah. Ibn Mas'ud sagte, es gibt keinen unter uns, der nicht Teile davon hat, aber Allah wird das entfernen durch Tawakkul. Der Hadith ist in Abu Dawud. Okay? Wer gar kein Tawakkul hat, das ist, der ist ein Kafir. Zum Beispiel Allah sagt, er gibt dem Mu'minin Jannah und er sagt, nein, das stimmt nicht. Allah gibt dem Mu'minin nicht Jannah. Dann verleugnet der Ayat von Allah, weil er Allah nicht vertraut. Okay? Ja, na, auf die, es kommt auf die Stufe an, des Tasha'un. Okay? Es kommt auf die Stufe an, das Urteil des Tasha'un der jeweiligen Person, was für eine Menge es bei der jeweiligen Person hat. Und Allah weiß es am besten. Achso, ich habe 11 geschrieben. 14, verzeiht mir inshallah. Und Allah weiß es am besten. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.